Joschka, was ist nur geschehen? Alter Schläger Sponti, immer unbequem. Joschka, Joschka, auf nem Film gebannt. Zweiter Mann im Staate, ganz schön militant. Joschka, Joschka, bitte tritt zurück. Spinne, Arschloch, Popel, du bringst uns kein Glück. Joschka, Joschka, niemand braucht dich mehr. Wasser mit den Cocktails, mach's uns nicht so schwer. Joschka, Joschka, du hast zu viel Geld. Und dich braucht man nicht mehr in der grünen Welt. Joschka, Joschka, schämst du dich denn nicht? Denn du führtest alle hinters rote Licht. Joschka, Joschka, dich kann ich nicht wählen. Typen deiner Gattung werden uns nur quälen. Joschka, Joschka, Frankfurt hat dich satt. Man kriegt fast das Kotzen, denn du bist schachmatt. Joschka, Joschka, spring doch in den Rhein. Denn da passt noch viel mehr Zelluleute hinein. Joschka, Joschka, ach wie wäre das schön. Müssten wir dich nur noch in Erinnerung sehen. Joschka, Joschka, was ist nur geschehen? Alter Schläger Sponti, immer unbequem. Joschka, Joschka, auf nem Film gebannt. Zweiter Mann im Staate, ganz schön militant. Joschka, Joschka, la la la la la la la la la la la.